الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في جزاكت manche dieser Fatawa, manche dieser Aussagen der Gelehrten wiederholen sich immer wieder, aber daran ist also, das ist keine schlechte Sache, weil ich kann mir gut vorstellen, inshallah, dass viele Sachen, die wir erwähnt haben in diesen, keine Ahnung, 15 Teilen, habt ihr vergessen oder nicht? Viele Sachen wurden vergessen. Wir haben 15, zum Beispiel das, was wir das erste Mal erwähnt haben von Fatawa Ibn Ashdir, viele dieser Sachen, also wenn man fragen würde, können Sie sich erinnern an dies oder das? Na, werden sich wahrscheinlich nur die wenigsten daran erinnern. Na? Übrigens, als wir letztens, also als wir in der Schweiz waren, na, diese Leute dort, die lernen diese Vorträge, Fatawa Ibn Ashdir, sie lernen sie fast auswendig, subhanallah. Hat mich gewundert. Allah. Ein Bruder kommt und sagt, ja, du hast gesagt, in Teil 13 so und so und so und so, in Teil 14 hast du das und das und das gesagt und so. Dachte mir, alhamdulillah, gut, dass die Leute lernen. Allah muss dann, khair inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Zeit. Dieses Kapitel, oder dieser Teil, hat der Sheikh begonnen mit den Worten von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, wo er sagt, innama tunqadu ura al-islami urwatan urwa, idha nasha fi al-islami man la yarifu al-jahiliyya. Der Islam wird Stück für Stück zerbröseln, ja, auseinanderfallen, wenn im Islam Leute aufwachsen, die Jahiliyyah nicht kennen. Und wenn wir sagen Jahiliyyah, dann meinen wir die vorislamische Zeit. Jahiliyyah ist gleich Kufr und Schirk. Jahiliyyah ist die vorislamische Zeit. Alles. Deswegen, wenn du zu jemandem sagst, er ist ein Jahil, das bedeutet, er ist ein Unwissender. Aber wenn du ihm sagst, ein Jahil, einer, der bestimmte Sachen nicht weiß, ja, egal ob viel oder wenig, aber wenn du zu jemandem sagst, ente Jahiliyun, ja, du bist ein Jahili, das bedeutet, du bist einer, der nicht im Islam ist. Du lebst, wo lebst du? In der Jahiliyyah. Wenn du zu jemandem sagst, subhanallah, dieser Bruder hat noch bei sich Jahiliyyah. Er hat noch Eigenschaften aus der Jahiliyyah von früher. Er hat sie noch nicht, ja, er hat sich von denen nicht losgesagt oder er hat sich von denen nicht also gereinigt von der Jahiliyyah. Deswegen sagt Umar ibn Khattab, der Islam wird Stück für Stück auseinanderfallen, zerfallen, wenn im Islam Leute groß werden, die werden im Islam groß, Leute, die Jahiliyyah nicht kennen. Was kennen sie nicht? Die kennen den Kufr und Schirk nicht. Ja? Und das ist schon ein Problem. Das stimmt. Wir sehen das mit unseren eigenen Augen. Ein Kind wächst auf im muslimischen Haus. Von klein aus, er betet, Vater betet, er konzentriert sich nur Koran auswendig lernen. Ja? Er kennt nicht Kufr oder Schirk oder irgendwas. Am Ende, was passiert mit der Person? Er selber geht zum Kafir und Muschrik. Ich kenne selber solche Leute. Aufgewachsen in einer muslimischen Familie. Hafiz, kann Koran auswendig. Und dann, nach einiger Zeit, er kennt die Jahiliyyah nicht. Er kennt Kufr und Schirk nicht. Warum? Das hat man ihm nicht beigebracht. Man hat ihm beigebracht, zu Hause, Akhlaq, lebst du nach Islam, Mashallah, das ist alles gut. Aber dass du jemandem nicht Kufr und Schirk beibringst, das ist eine Katastrophe. Er muss Kufr und Schirk kennen, aus welchem Grund? Und das ist die erste Voraussetzung, dass du überhaupt Muslim werden kannst. La, nicht Ilm. Ilm, das ist Voraussetzung für La ilaha illallah. Sondern La ilaha illallah selber hat zwei Erkan, zwei Ruknan, zwei Rücken, zwei Säulen. Das Lossagen von Kufr und Schirk, dass du es verleugnest, dass du es zu Kufr erklärst, dass du jeden, der es macht, zu Kafir erklärst, dass du dich von denen lossagst, dass du sagst, der kommt in Kufr Yedin, dass du das für Batil, dass du es für Batil hältst, für den Irregang hältst, dass du ihre Unterstützer und Kämpfer und Befolger zu Kufar erklärst. Aber wenn du Kufr und Schirk nicht kennst, wirst du das auch nicht machen können. Ja? Und wenn du nicht siehst, dass das Kufr und Schirk, das was Allah subhanahu wa ta'ala für übel und für böse erklärt hat, du siehst das nicht für übel und böse. Und dann wirst du eines Tages in diese üble Sache geraten. Warum nicht? Das ist ja nichts Übles. Ja? Und dann wirst du einer von denen. Und so wird Islam auseinanderfallen. Deswegen sehen wir heute, sehr viele, die sich zum Islam bekennen, sind Kuffar. Wenn nicht die meisten, die sich zum Islam bekennen, ich bin Muslim, die sind Ungläubige. Gerade wegen dieser Sache, weil sie sich vom Kufr und von Schirk nicht lossagen. Ja? Und jeder, der Islam sozusagen beginnt zu praktizieren, und Wallahi, ich kenne sehr viele, die haben begonnen, Islam zu praktizieren, haben sich Bart wachsen lassen, haben sich, was weiß ich, islamisch angezogen, hin und her. Ja? Wenn sie nicht mit dieser ersten Sache, die wichtigste Sache, wenn sie damit nicht begonnen haben, ja? Früher oder später haben sie den Islam verlassen. Früher oder später siehst du, er hat keinen Bart mehr. Wie kommt das? Er hört auf zu beten. Wie kommt das? Er verlässt die Jama'a. Wie geht das? Warum? Weil er nicht mit der ersten Sache begonnen hat, dass er sich von dem Kufr und von dem Schirk und von den Muschrikin und von den Kafirin lossagt. In ihrer Akida und in ihrer Machlak und in ihren Bräuchen und in jeder Angelegenheit. Das, was Allah für übel erklärt hat im Koran und Sunnah, musst du für übel erklären. Für böse erklären. Ja? Denn gerade das haben sie nicht gemacht. Wie viele sogenannte Muslime heute werden wir sehen, sie sagen, die Kuffar sind keine Ungläubigen. Juden und Christen sind keine Ungläubigen. Wie viele? Die meisten sogenannten Muslime sagen das. Geh in den Moscheen heute, frag sie, was sind Juden und Christen? Die werden sagen, nein, das sind keine Kuffar, das sind nicht Muslime. Ahlul Kitab. Inna ladina kafaru min ahlil Kitab. Wal Mushrikin. Fi nari Jahannam. Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah sagt, قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. Oder nicht? قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. يُدَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ. All das sagt Allah über wen? Über Ahlul Kitab. Ja, und dann kommt jemand und sagt, das sind nicht Ungläubige. Und eines Tages wird er beginnen, ja, Sachen von denen, er sieht sie ja nicht als Ungläubige, er sieht sie ja nicht als Kuffar, er wird beginnen, Sachen von ihnen zu nehmen. Ja. Und so wird das alles zerbrechen. Anstatt dass er das für eine üble Sache erklärt, dass er sagt, das ist der Irrgang, das ist die Dalala, die pure Dalala. Ja. Das ist der falsche Weg, der Weg Richtung Jahannam. Es gibt ja nicht 100 Wege Richtung Jahannam, sondern nur eine. Ja? Oder nicht? Barakallahu fikum. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, wie ihr wisst, sagt über die Worte von Umar radiallahu anhu und sagt, وَهَذَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الشِّرْكِ وَمَعَابَهُ الْقُرْآنُ وَذَمَّهُ وَقَعَ فِيهِ وَأَقَرَّهُ وَهُوَ لَا يَعْرِفَ أَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَنْقُدُ بِذَلِكَ أُورَ الْإِسْلَامِ ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمهد الإيمان وتجرير التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ابن القيم رحمه الله تعالى زعت أزو erwähnt die Worte von Umar radiallahu anhu, wo er sagt, der Islam wird Stück für Stück auseinander zerfallen, wenn im Islam Leute groß werden, die Jahiliyyah nicht kennen. Okay? Dann, was sagt Ibn al-Qayyim über die Worte von Umar radiallahu anhu? Er sagt, das ist deswegen, weil derjenige, der Schirk nicht kennt, und derjenige, der nicht kennt, was Allah subhanahu wa ta'ala oder was der Koran für übel, für böse erklärt hat, ja, er wird eines Tages in diese Sache reingeraten und er wird es bestätigen für eine gute Sache. Wie viele Angelegenheiten, die der Koran und Sunna, Allah und sein Prophet a.s. erklären, dass wir eine böse Sache. Wie viele sogenannte heutige Muslime sagen, la was, kein Problem, ist nicht so schlimm, ist geht. Wie viele? Subhanallah. Hunderte Sachen. Sagst, das ist Haram, Subhanallah. Sagt, nein, halal. Das ist halal. Zigaretten sind Haram. Na, Bruder, Makruh. Sagst du, Subhanallah. Na? Aber es gibt ein Beweis für solche Sturköpfe, solche Schwachköpfe, die nicht mit ihrem Kopf nachdenken. Na? Sagst du ihm, Yomul Qiyamah, wird es keine dritte Gruppe geben. Zwei Gruppen werden Yomul Qiyamah geben. eine Gruppe der Zufriedenheit Gottes und eine Gruppe der Unzufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Gruppe, mit der Allah zufrieden ist und mit einer anderen, ja, mit der Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden ist. In der einen Gruppe Allah, der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Dort wirst du sehen, den Propheten alaihi salatu wassalam und Abu Bakr, ja, und alle Propheten. Und du wirst dort Shuhada sehen. Und dort wirst du sehen, das Gebet wird dazu gehören. Und du wirst sehen, die Sadaqa und Jihad fi sabilillah. Und dort wirst du sehen, das Fasten. Und du wirst sehen, also die Sachen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Und in der anderen Gruppe wirst du sehen, Firaun und Iblis und Kufr und das Anbeten von Statuen. Und du wirst dort sehen Alkohol. Und du wirst dort sehen Zina. Und du wirst dort sehen das, womit Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden ist. Wo werden Zigaretten sein? In den zwei Gruppen. Mit Abu Bakr und Rasulullah? Oder werden sie sein mit Pharao und Dajjal und Shaitan und keine Ahnung, Atashirk? Mit wem werden die Zigaretten sein? Derjenige, der klug ist, er wird sagen, natürlich. Jede andere Sache, und bei denen die Leute heute sagen, nein Bruder, das ist nicht haram. Nein Bruder, das ist nicht verboten. Aber nennst du ihm dieses Beispiel. Wenn er wirklich versteht, es wird Schwachköpfe geben, wird sagen, ja, Zigaretten werden sein dort bei Abu Bakr und Omar. Halas. Sagst du, halas. Rufiat al-Aklamu wa jaffat al-Sukhra. Der Stift wurde gehoben von ihm. Man sagt, wenn man sagt, also der Stift Kalem wurde von ihm hochgehoben, das bedeutet, ihm wird nichts mehr geschehen, weil er ist nicht ganz wie der Birne. وهو لا يعرف أنه الذي عليه أهل الجاهلية. Er wird beginnen, diese Sachen zu machen, was Koran, das Wort Gottes, der Baraka Tala, was Allah verboten hat, er wird beginnen, es zu machen, weil er weiß nicht, dass das, ja, dass das Taten von Ahl al-Jahiliyyah sind. Ja? Und so wird der Islam auseinander zerfallen. وَيَعُودُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا. Und das Gute wird sich in das Böse verwandeln, in den Augen der Leute. Und das Böse, ja, wird wieder gut. Subhanallah. Und dann sagt er, und die Bid'ah wird Sunnah. Die Bid'ah wird Praxis. Und die Sunna wird zu Bida, sie werden die Sunna zu Bida erklären, subhanallah. وَيُكَفَّرُ رَجُلُ بِمَهْدِ الْإِيمَانِ وَتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ. Und sie werden beginnen, Tekfir über Leute zu machen, die den Tawhid richtig verwirklicht haben. Was sagen die Sufie, extrem Sufis und Rafida? Was sagen sie über uns? وَحَابِيَ Kuffar, Ungläubige. Die offizielle Fetwa von den Rafidis, von den Shia aus Irak ist, welche? Uktul kulle Wahhabi Najis. Töte jeden schmutzigen Wahhabi. Das ist die offizielle Fetwa von den Schia. Und was ist die offizielle Fetwa von den Sufis, wie Kadirov und die anderen Kuffar, die mit ihm zusammen sind? Töte jeden Wahhabi. Das ist die offizielle Fetwa. Weil sie Ungläubige sind. Kuffar. Einer der berühmtesten Duat bei uns, der berühmtesten Daya, ein extremer Sufi, er wurde gefragt über sogenannte Wahhabi. Er hat gesagt, bitte fragt mich nicht mehr über die, das sind Ungläubige, das sind keine Muslime. Mit welchem Beweis, mit welchem Delil bringt Delil, also ein Grund für Tekfir der Leute? Was, welchen Kufr haben wir begangen? Ja? Indem wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten, er ist der Einzige für uns in unserem Dua, in unserer, wie sagt man das, Tawakkul, dass wir uns auf ihn verlassen, dass wir ihn um Hilfe bitten, dass wir ihn rufen, subhanahu wa ta'ala, dass wir ihn anbeten, dass wir sein Gesetz akzeptieren, dass wir uns lossagen von dem, der gegen ihn kämpft, dass wir in keine Liebesbeziehungen oder irgendwelchen Freundschaftsbeziehungen mit denen stehen, die Allah und seine Propheten hassen. Wegen dem macht sie Tekfir über uns. Was macht sie? Ihr ruft eure Schuyuch und eure Ustase. Ihr betet eure Schuyuch, die vor langer Zeit gestorben sind. Ihr ruft eure Hodjas, die vor Zeiten gelebt haben und sagt, das sind Awliya, also Allah näher als Allah nahestehende Leute. Ja? Ihr seid befreundet mit den Feinden Gottes. Ihr liebt sie, ihr unterstützt sie. Ihr Gesetz habt sie akzeptiert. Ihr befolgt es, verteidigt und kämpft für diese Systeme des Körpers. Wer ist eher ein Kafir? Ja? Wer verdient es, den Tekfir zu den Stempel des Tekfirs zu bekommen? Ja? Subhanallah. Sunna hat sich in Bid'ah verwandelt. Geh in eine Moschee und bete nach Sunna. Die schauen dich und sagen, was ist das? Was ist das für eine Erneuerung? Du betest nicht wie unsere Vorfahren. Das, ja, Subhanallah. Okay, was ist Praxis? Was soll man machen? Was ist gut? Du machst so und so und dann irgendwelche Regeln, die keine Beweise haben im Koran und Sunna. Subhanallah. Ja, das, was gut ist, Ma'ruf, ist für sie schlecht. Zum Beispiel, frag die heutigen sogenannten Muslime über, keine Ahnung, irgendeine Strafe in Scharia, die nicht Menschen erfunden haben, sondern der allmächtige Gott, der Baraka Adala, hat diese Strafen aufgeschrieben, hat sie uns, der Baraka Adala, offenbart, das Gesetz für Muslime, das bis jüngsten Gerichte gültig ist für uns. Ja? Frag irgendeinen so einen Jahil über diese Angelegenheiten. Zum Beispiel Hand abschneiden für den Dieb. Oder Steinigen von einem Zani. Ja? Oder das Vertreiben ein Jahr für den, Peitschen und Vertreiben für den, der Sina begangen hat, er ist aber nicht verheiratet. Ein Jugendlicher, sagen wir mal. Oder ein junger Erwachsener. Ja? Oder ein alter, okay, ein alter Erwachsener, er wird geköpft. Okay, er wird gesteinigt. Ja? Ein alter Erwachsener, ein alter Knacker, der Sina macht. Schlimmer geht's nicht. Ja? Schlimmer geht's nicht. Ein alter Knacker, der Sina macht. Subhanallah, 50, 60 Jahre, er hat noch keinen Verstand. Ja? Ein Jugendlicher, keine Ahnung, zwischen 15 und 20, er hat ja ziemlich, alles ist durcheinander bei ihm. Er muss sich, wie sagt man das, sammeln. Ja? Alles ist durcheinander bei ihm. Es könnte passieren, dass so etwas passiert. Ja, dass er Sina macht. Da wird er ausgepeitscht, 100 Peitschen und ein Jahr raus aus seiner Ortschaft. Ja, ein Jahr. Entweder in ein Gefängnis ein Jahr oder in einem anderen Land, wo er aus seinen Fehlern lernen kann. Erwähnt das denn heute, von Kuffar reden wir nicht. Die Kuffar haben ihre eigene Religion verlassen. Ja? Christen machen sich über ihre eigene Religion lustig. Sogenannte Christen sagen, wir glauben an Gott. Aber sie machen sich lustig über Bibel. Ständig drehen sie irgendwelche Zeichentrickfilme über Jesus, alaihissalam. Machen sich lustig über die Religion. Ja? Subhanallah. Die Juden, die haben ihre Religion verlassen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Von denen ist eh nichts. Wir wissen, was sie über diese ganzen Ahkam sagen werden. Aber von sogenannten Muslimen erwähnen wir diese ganzen Sachen. Ja? Nein, Bruder, das darf man nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das ist alt, das ist veraltet, das ist schlecht, das ist böse. Okay, was ist gut? Was ist gut? Ja? Wenn ein erwachsener Mann verheiratet ist und Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau hat, was ist deiner Meinung nach eine gute Strafe für ihn oder für eine Frau? Ja? Deine Frau trägt im Bauch Baby deines Nachbarns. Ja? Und du glaubst, das ist dein Sohn oder deine Tochter, wie auch immer. Ja? Was ist deiner Meinung nach, was ist eine gute Strafe? Ja? Ja, wir leben in der Freiheit, sie können sich trennen, wenn er mit dir nicht mehr leben will, und so weiter und so weiter. Ja, sowieso nicht, er wird eh nicht mit dir leben. Die werden sich trennen. Wenn ihre Sina bestätigt wird, sie werden sich trennen. Ja? Aber danach, was ist dann? Was ist dann mit dieser Frau? Diese Frau, diese, ja. Sie wird es nicht ein anderes Mal machen, und ein viertes Mal, und so weiter und so weiter. Was ist die Strafe? Ja? Er wird, egal was er sagt, das ist ein Blödsinn. Ja, das, was Allah sagt, das ist Haq. Ja? Egal, was er sagt, ist ein Blödsinn. Ja? Und nicht nur das. Wenn er irgendwas anderes sagt, außer das, was Allah offenbart, in seinem Propheten, egal, was er sagt, das trifft zu oder das ist besser oder er ist kafir. Ja? Wenn er Allahs Gesetz ändert und wenn er das, was Allah offenbart hat, verleugnet, er verleugnet es, er sagt, nein, das sollte man nicht, nein, das ist nicht gut, nein, dies ist besser oder das ist besser und so weiter und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen erschaffen und er kennt am besten seine Gefühle. Er kennt am besten seine Gefühle. Geht's? Und wie dieser Breivik, er hat 70 Leute getötet. 70 unschuldige Leute. Diese Menschen haben, was heißt der Unschuldige? Al-Muhim, sagen wir Unschuldige. Ja? 70 Leute hat er getötet. Er hätte das niemals machen dürfen. Mit welchem Recht hat er das gemacht? Wer hat ihn dazu, wie sagt man das, wer hat ihm das Recht gegeben? Ja? Al-Muhim, dieser Mörder ist es im Gefängnis. Oder in irgendeinem Irrenanstalt, wie auch immer. Was ist das für eine Strafe? Wann wird der Gerechtigkeit, wie sagt man das? Genüge getan. Wann? Was ist mit den Familien der Getöteten? Ihre Gefühle zählen überhaupt nichts. Ja? Er bekommt lebenslänglich. Lebenslänglich sitzt er in seiner Zelle, liest Bücher. Ja? 20 Jahre. 20 Jahre? Subhanallah. 20 Jahre. Auch wenn es 30 sind oder 50. Ja? 50 Jahre für so einen Schwachkopf. Ja? Der ist aber ein intelligenter Schwachkopf. Ja? 50 Jahre wird er so einen guten Plan machen. Er hat genug Zeit. Ja? Er muss nicht Strom zahlen oder irgendwo hackeln gehen oder die Kinder schreien herum und er muss sich konzentrieren. Nein. Er sitzt und schreibt ein Buch. Ja? Er macht Pläne. Und Wallahi, glaub's mir, das, was er schreibt, wird eines Tages die größte Inspiration der Kreuzritter sein im Kampf gegen Islam und Muslime. Ja? Subhanallah. Eine Sache habt ihr nicht richtig gemacht. Oder derjenige, der eine bestimmte Strafe verdient, Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Welt, wenn du es nicht machst, es wird Fassad auf dieser Erde entstehen. Was für ein Fassad? Dieses Übel, dass man Allahs Gesetz nicht befolgt, wird in ein neues führen. Und so weiter und so weiter. Und wir haben das mit unseren eigenen Augen gesehen. Einst das stärkste und stolzeste Volk der Welt, Ummatul Islamiyyah. Die Ummatul Islamiyyah sind was jetzt? Ihr Blut ist das billigste, was es auf der Welt gibt. Ja? Ja? Geh, keine Ahnung. Fang einen Fisch in der Donau und töte es und die Leute sehen dich und das kommt vor das Gericht. Bruder, die machen dich fertig, als hättest du einen Menschen getötet. Ja? Geh, schreib dich bei den Marines ein und geh und töte Muslime, so viele du willst in Irak und Afghanistan. Keiner sagt dir ein Wort. Du bekommst noch Lohn, Bruder. Ja? Ein Fisch tötest und du kommst vor das Gericht. Ja? Du gehst zu den Marines und gehst nach Afghanistan und mit Sniper, die auf 2000 Meter schießen. Auf 2000 Meter treffen sie problemlos. Ja. Weißt du, wie viel 2000 Meter ist? Ja. 2 Kilometer triffst du mit einem Sniper. Und keiner wird dich dafür verurteilen. Du bist ein Kämpfer für Freiheit. Allahu Akbar. Ja. All das wird sich, deswegen du, ob du Macht hast oder nicht, deine Aufgabe ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala Gesetz befolgst. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Machen wir weiter, inshallah. Imam al-Qurtubi rahimahullah sagt, أصل شرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية وهو الشرك الأعظم وهو الشرك الجاهلية. أصل شرك المحرم der Asl vom Schirk. Wie übersetzt man das? Grundlage des Schirks. Grundlage des Schirks ist was? Ertikadu sharika lillahi ta'ala fil ilahiyya. Ja? Dass du glaubst, Allah hätte einen Partner in seiner Gottheit. Ja? In seinen göttlichen Eigenschaften. Das ist die Grundlage, das Fundament des Schirks. Und das ist der وَهُوَ شِرْكُ الْأَعْظَمُ und das ist der größte Schirk. وَهُوَ شِرْكُ الْجَاهِلِيَةِ und das ist der Schirk der Jahiliyyah. Ja? Wenn du heute einen Muschrik siehst, egal ob er sich zum Islam bekennt oder nicht bekennt, sie haben alle eine, wie sagt man das, gemeinsame Eigenschaft. Ja? Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Gottheit, in seinen Eigenschaften, haben sie ihnen einen Partner zugeschrieben. Was? Wenn zum Beispiel jemand, nehmen wir an, jemand macht Gesetze. Jemand macht Gesetze. Ja? Er ist der Gesetzgeber. Ja? Jemand macht Gesetze. Mit wem hat er sich gleichgestellt in dieser Angelegenheit? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er ein Muschrik. Warum? Weil er sich das Recht genommen hat, was nur Allah subhanahu wa ta'ala hat, Gesetze zu machen, hat er sich an sich gerissen. Ja? Das ist ein Tagut. Was? Ein Tagut, der sich mit Allah gleichstellt. Diejenigen, die ihn in diesen Angelegenheiten folgen und gehorchen, was sind sie? Muschrikin. Wie? Weil sie bestätigen, dass er das machen darf. Sie bestätigen, dass er das machen darf. Sie bestätigen Allahs Eigenschaften. Sie schreiben sie diesen Tagut zu. Wir nehmen jetzt einen Präsidenten, der sagt, das ist halal, das ist haram, Alkohol ist erlaubt, Zina ist erlaubt, Mehr ist verboten, dieser Kufr ist erlaubt, dieser Schirk ist erlaubt, man darf Tawaf machen um die Gräber, man darf die Gräber der Toten besuchen und dort Dua machen, man darf das nicht, das ist verboten, das ist... Ja? Er macht das Gegenteil von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Er kann sagen, ja, die Frauen dürfen Kopftücher tragen, kein Problem. Die Männer dürfen Bart tragen, kein Problem. Aber sie dürfen nicht zum Beispiel das und das machen. Irgendeine Sache, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Ja? Dieser Mann ist ein Kafir bei allen islamischen Gelehrten. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit, es gibt keine zweite Meinung. Zweite Meinung gibt es nur den Murji'a. Und diese Murji'a haben so viele Fehler, ich sage Murji'a in unserer Zeit, ja? Mushrikin, die haben so viele Fehler, dass die kommen immer wieder raus. Ja? Subhanallah. Allah hat sie bloßgestellt. Sie können ihre Dalala nicht verstecken. Sie können sie nicht verstecken. Wallahi, Allah hat sie bloßgestellt. Außer bei denen, die sich blind stellen, die diese Fehler nicht sehen wollen. Subhanallah. Was würdet ihr sagen über jemanden, der Allah und seinen Propheten schimpft? Was würdet ihr sagen? Ich frage euch, was ist der Hukum Islam und was ist der Beweis für das, was du sagst? Aywa, wer will? Kafir. Okay, und was ist der... Okay, und wer sagt das? Ijma. Allah subhanahu wa ta'ala. Gut. Einer der berühmtesten Ulema, die Salafus-Salih befolgen, ja. Und die heutigen sogenannten Salafie, aber die Murji'a, berufen sich auf ihn in jeder Sache. Er sagt, man kann nicht Takfir über so einen Mann, vielleicht ist das Su'u-Terbiya, eine schlechte Erziehung. Er wurde nicht schön erzogen, ja? Deswegen macht er das. Subhanallah. Ja? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Al-Muhim, kommen wir wieder zurück zu diesem Tagut. Diejenigen, die den Tagut befolgen, was bestätigen sie? Sie bestätigen bei diesem Tagut, sie befolgen und sagen, das ist gut, und er vertritt uns Muslime im Parlament, und er kämpft für die muslimischen Rechte in diesem Land. Wenn wir ihn nicht wählen würden, wenn wir ihn nicht unterstützen würden mit unseren Stimmen, würde jemand anderer an die Macht kommen, dann würde die Moscheen zerstören und die Muslime vertreiben und die Häuser niederbrennen und die Frauen vergewaltigen und dies und das und... Ah, sie haben sogar begonnen, die Zukunft also vorherzusagen. Sie kennen die Zukunft, die werden machen. Wallahi, die werden nichts machen. Wenn du dich an Koran und Sunna hältst, werden sie nichts machen können. Und sollte es zum Tod kommen, ja, dann wird das vis-à-vis-la sein. Du wirst nichts verlieren, inshallah ta'ala. Aber wirst du, wenn du einen Schirk bei dir hast, Schirk wird Allah niemals verzeihen. Du wirst in dieser Welt vielleicht vergewaltigt werden, dann wirst du getötet und dann kommst du in Jahannam. Ja, aber ich war ein Opfer in Dunya. Du warst ein Opfer in Dunya und du wirst ein Opfer bleiben. Aywa. Man hat dich vergewaltigt in dieser Dunya. Die Kuffar haben dich in dieser Dunya vergewaltigt. Und Yawmul Qiyamah kommst du trotzdem in Jahannam. Warum? Wegen diesem Schirk. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber jemand, der auf Tawhid ist und der diese Angelegenheit kennt, subhanallah, bei ihm ist die Sache ganz anders. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir nehmen diesen Präsidenten, und er ist unser Präsident, und er vertritt uns Muslime, und wir sind dies, und wir sind das. Ja? Das ist gut, was er macht, das ist subhanallah. Er macht das Gegenteil von dem, was Allah offenbart hat. Wenn du ihn akzeptierst und annimmst, hast du ihn mit Allah gleichgestellt, bei Yasin Billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jede andere Sache, du rufst einen Toten zum Beispiel, du rufst ihn und sagst ihm, oh, Abdul Qadir al-Jailani oder O Fulani oder diese ganzen, das sind alles sehr alte Namen. Es gibt in der Zwischenzeit schon neue sufische Sekten mit neuen Schuyuch, mit neuen Namen. Ich kenne diese ganzen Namen nicht, aber ich werde sie mir inshallah teller aufschreiben. Wie heißen diese ganzen? Türken sind, mashallah, Nummer 1, die führen. Okay, die führen nicht. Die Pakistaner sind genauso schlimm. Araber in Syrien, Irak, Jemen, Sudan, Bosnien. Brüder, Allah muss da an. Indonesien, Indien. Die Sufis in Indien sind das Ekelhafteste, was es gibt auf der Welt. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich habe euch hier gezeigt, aber das waren keine Inder, das waren Araber eigentlich. Wo der eine, der Sheikh kommt, und mashallah, dann nimmt er ein Messer und er schlitzt sich seinen Bauch auf, den Dickdarm schlitzt er sich auf, und dann schüttet er das, den Inhalt auf den Teppich. Was wird da wohl drinnen sein? Er schlitzt seinen Bauch auf und schüttet den Inhalt, und dann kommt einer mit einem Bart. Wenn du ihn auf der Straße sehen würdest, würdest du sagen, Assalamu alaikum Bruder, aber er ist ein Muschrik mit Bart. Und mit Gelabia, er kommt und sammelt diese Najasa vom Boden und isst sie. Ich habe euch das Video mal gezeigt, könnt ihr euch erinnern? Das war hier. Tabarruk, Al-Baraka von seinem Sheikh. Allah hat ihn Tabarruk erniedrigt. Allah hat ihn erniedrigt, dass er so etwas macht. So etwas machen nicht einmal Hunde, außer in Notsituationen. Ayo. Allah muss da. Was von Allah? Allah, die Mushrikin, Allah, wie es in Indien da haben. Die nächste Fatwa auch von Abdul Latif ibn Abdullah. Er sagt, Ashirku, Jalu Shirki, Shiriki lillahi ta'ala, fima yastahikuhu wa yakhtassu bihi min al-ibadati al-batina wa zahira. Shirk bedeutet, dass du Allah subhanahu wa ta'ala einen Partner zuschreibst, in Angelegenheiten, die nur er subhanahu wa ta'ala besitzt. Und das, was nur für ihn subhanahu wa ta'ala Eigenschaften, die nur für Allah subhanahu wa ta'ala was sind? Spezifisch sind. Nur für ihn. Niemand hat das außer er. In welchen Angelegenheiten? In Ibadah, egal ob diese Ibadah Batina ist oder Zahira. Zum Beispiel jemand äußerlich, er macht nicht Schirk. Er macht nicht Schirk. Aber in seinem tiefsten Inneren glaubt er, dass diese Planeten sich schon auswirken auf das Leben auf diesem Planeten. Diese ganzen Planeten und Sterne, die Bewegungen der Sterne, die Positionen der Sterne, all das hat Auswirkung auf das Leben hier. Er sagt das nicht. Er sagt nicht, ich glaube ja, der große Bär, der kleine Wagen, was weiß ich, was es da so gibt. Ja? Wenn das in dieser Position ist und so, keine Ahnung, das wird sich so und so auswirken auf dein Schicksal, auf deine... Er muss das nicht sagen. Aber derjenige, der so etwas wird, ist ein Kafir. Wir haben letztens erwähnt, die meisten waren nicht von euch da, wir waren woanders. Wir haben erwähnt, derjenige, der Horoskop liest und dran glaubt, er ist ein Kafir. Er ist ein Ungläubiger in das, was dem Propheten offenbart worden ist. Hundertprozentig. Er ist nicht entschuldigt. Er ist nicht, wenn du sagst, er ist ein Jahil, sagen wir, ja, er ist ein Jahil, das stimmt. Weil wäre er Alim, würde er so plötzlich jemals machen. Er ist ein Jahil, aber er ist ein Muschlik, ein Kafir. Ja? Aber wenn er es nur liest, er liest nur Horoskop, ohne daran zu glauben, dann wird von ihm 40 Tage sein Gebet nicht angenommen. Ja? Diese Sterne, warum hat sie Allah erschaffen? Warum? Damit diese Sterne, die wirken sich auf den Schicksal aus, auf das, was passieren wird, auf Regen, es wird regnen, es wird nicht regnen, es wird, keine Ahnung, irgendwo ein gesegnetes Kind geboren dort, was weiß ich was, und er wird glücklich sein. Und auf der anderen Seite der Planeten wird ein anderer geboren, er wird Probleme haben in der Liebe und so, und dann wird er sich betrinken und die Adern aufschneiden wegen seiner Freunde. Ja? Die Sterne. Ja? Was war die Frage noch einmal? Barakallahu, was war die Frage? Wieso hat Allah die Sterne erschaffen? Wieso hat Allah die Sterne erschaffen? Eins. Okay. Und? Wegweiser als eine Landkarte sozusagen. Wegweiser. In der Nacht stellst du dich hin, Bismillah, dort ist dieser Stern, dort ist dieser Stern, also ich befinde mich da. Ich will Richtung Kaaba. Kaaba ist Richtung diesen Stern. Dort gehe ich hin. Und dann, du schaust die Sterne, du weißt sofort, wo du bist. Egal, ob du auf einem Schiff bist oder auf am Land. Egal, ob du am Meer bist oder im Land. Am Land. Du guckst in den Himmel. Da? Da geht's los. Da ist Westen, da ist Osten und so weiter und so weiter. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Sterne erschaffen. Nummer eins. Nummer zwei, als Schmuck. Schmuck. Und Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Der beste Schöpfer und Erschaffer, der Baraka wa ta'ala. Ja? Komm, wir leben hier in der Stadt, wir sehen nicht, wegen dem ganzen Licht. Aber oft, wenn wir rausfahren, ja, alle wundern sich und sagen, subhanallah, schau dir das an. Ja? Wenn wir irgendwo draußen sind, wo es kein Licht gibt, ja, in der Nacht, guckst du auf den Himmel, du, es ist wirklich, ja, Allah hat die Sterne erschaffen als was? Schmuck. Schmuck für den Himmel. Und dritter Grund, Rujum al-Shayatin, damit sie mit diesen Sternen, damit mit diesen Sternen die Shayatin beschossen werden, ja. Wenn die Shayatin raufklettern, um irgendwas zu hören, was geschehen wird, was passieren wird und so weiter und so weiter, ja, werden sie von den Malaikern mit diesen Sternen beworfen. Deswegen, wenn du irgendwo am Himmel siehst, eine Sternschnuppe, ja, was machst du? Ich wünsche mir, ja, ein Seil zum Aufhängen. Subhanallah. Nein, da gibt es nichts zu wünschen. Wenn du eine Sternschuppe siehst, Allah, dann ist was? Dann die Malaika bewerfen die Shayatin. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. ولا يشترط في ذلك أن يعتقد لإلهه شركة في الربوبية أو استقلالا بشيء منها. Wir haben gesagt, wo? Ibada. Ein Muschrik in Ibadah ist derjenige, der irgendeine Ibadah jemand anderen zuschreibt aus Allah subhanahu wa ta'ala. Oder irgendeine Eigenschaft jemanden von den Geschöpfen zuschreibt, die nur Allah gehört. Ja? Allah, verstehst du das, inshallah ta'ala? Es ist nicht Voraussetzung, dass er Allah subhanahu wa ta'ala gleichstellt in seiner Rububiyyah oder in seinen Asma'i wa Sifat. Ja? Zum Beispiel, du kommst und sagst, subhanallah, du hast jetzt gerade Dua zu deinem Sheikh gesagt. Du hast deinen Scheich gerufen, deinen toten Scheich hast du gerufen jetzt. Ja? Oder einen Engel hast du gerufen. Oder irgendeinen Propheten hast du gerufen. Ja, Rasulullah hast du gerufen, dass er dir irgendwas gibt. Oder dass er irgendwas für dich macht. Dass er dir irgendeinen Gefallen tut. Egal, wen du gerufen hast. Ja? Egal wen. Außer Allah subhanahu wa ta'ala, du bist ein Muschrik. Wenn du ihm um einen Gefallen gebeten hast, den dir nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kann. Ja? Dieser ist ein Muschrik. Und es ist nicht Voraussetzung, dass er sagt, ja, mein Sheikh, den ich rufe, er kennt das Verborgene. Oder mein Sheikh, den ich rufe, er ist der Schöpfer. Oder mein Sheikh, den ich rufe, er lenkt mit dem Universum. Das ist nicht Voraussetzung, dass er das sagt. Versteht ihr den Barakalafikum? Heute ist Kafir für die Muschrikin selber, ja, Die sagen, Kufr ist nur, wenn er sagt, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Oder es gibt zwei Götter. Oder es gibt drei Götter. Oder es gibt 300 Götter. Nur das ist für ihn Unglaube. Aber wir sagen, das stimmt überhaupt nicht. Er braucht sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ist der einzige Gott. Aber ich wende mich an meinen Ustaz und er wendet sich an Allah für mich. Das ist ein Muschrik. Ich wende mich an Rasulullah, Rasulullah wendet sich an Allah in meinen Namen. So ein Muschrik. Das gleiche haben die Muschrikin in Mekka damals gemacht. Sie haben Statuen gehabt, er wendet sich an die Statue, ja, ist gut mit der Statue, ja, tut sie putzen und waschen. Ja, warte mal, Wallah, ich habe so eine Dokumentation gesehen in Indien. Ja, eine Gottheit aus Stein oder Holz, keine Ahnung, genügt. Wallah, wie ein Auto, Bruder. So ein Kübel mit Schaum drinnen, so ein Schwamm. Er tut das Anschäumen so richtig und dann wäscht er das aus und dann schminkt er sie und gibt so Rosen, Blumen, Kränze, Früchte. Das ist. Und dann kommen sie, versammeln sie und beten ihn an. Und machen Sajda und machen Zikr und was weiß ich was. Die baden ihre Gottheit. Ah. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Was der Shaitan mit dem Verstand der Menschen macht. Die sind alle vorne. Oder was denkt ihr über Leute, die eine Ratte anbeten? Eine Maus. Wallahi, sie beten Ratten an. Ich habe letztens einen gesehen. Bruder, da ist so eine Schüssel mit Milch drinnen. Und viele Mäuse trinken aus der Schüssel. Und dann kommt einer mit so einem riesigen Bart und lange Haare. Und Brüder, wenn ihr den sehen würdet, A'udhu Billah, du würdest alle Zikr lesen, die du kennst. Der Teufel höchstpersönlich. Er kommt runter und trinkt mit den Mäusen, mit den Ratten gemeinsam aus der Schüssel. Und das ist Ibadah. So eine große Tat. Gegen so einen sagt niemand was. Wie viele Österreicher gibt es, die trinken mit einer Ratte aus dem gleichen Teller? Ja? Wir kennen einen Bruder, der hat eine Ratte in der Jahiliyyah gehabt. Der sagt, Bruder, diese Tiere sind extrem intelligent und so. Und die war überall und sind mit mir geschlafen im Bett und so. Und was? Ja? Als ich ihm gesagt habe, eine Ratte wird getötet. Ja, eine Hausratte. Ratte ist Ratte, Bruder. Der Prophet hat befohlen, dass sie mit Schuh, patsch, fertig. Ja. Ja. Was, über die wird keiner was sagen. Sie werden sagen, das sind exotische Völker. Das sind, aber was sagen sie über uns? Das sind zurückgebliebene Neandertaler, das sind Terroristen, das sind Extremisten, das sind... Ja. Warum? Weil sie sich mit diesen Muschikin, die sind gleich. Ja? Ein Hund kommt und schlägt ihm das ganze Gesicht ab. Kein Problem. Subhanallah. Lebt mit einem Hund zu Hause. Der Hund hat Palast, ihm gehört das Haus. Er ist der Boss im Haus. Jeder muss machen, was er möchte. Ja? Sie müssen ihn rausbringen und ein bisschen mit ihm spazieren und so und keine Ahnung. Und zum Arzt müssen sie ihn bringen und Subhanallah, Subhanallah. Und wenn sie zu uns irgendwas, wenn sie über uns reden, dann sind wir sind Verrückte, la hawla wa la quwwata illa billah. Und wir sind zivilisiert. Was hat der Shaitan mit dem Verstand der Menschen gemacht, Wallahi? Und wenn jemand, Wallahi, sich von Koran und Sunna entfernt, ja, Allahs, der Shaitan wird über seinen Verstand, was wird der Shaitan mit seinem Verstand machen, Brüder? Er wird ihn Kontrolle übernehmen. Die absolute Kontrolle übernimmt der Teufel über seinen Verstand. Dann ist für ihn Sunna Bida. Bida ist Sunna. Das Böse ist gut. Das Gute ist schlecht. Alles ist anders. Alles. Das, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt, wird er jemandem zuschreiben, egal ob Holz ist oder Metall oder Stein oder aus Fleisch. Oder aus irgendwas anderem. Subhanallah, so ist der Shaitan. Wenn du dich ihm ergibst, er übernimmt die Kontrolle über deinen Verstand. Und dann hast du keinen mehr. Er ist der Lenker. Er sitzt auf deinem Nacken und lenkt dich links und rechts. Ja? Ist das nicht so? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Es gibt einige Sahaba, bevor sie Islam angenommen haben, er bastelt sich einen Gott aus Datteln. Ja? Ausdatteln, ein Gott ausdatteln. Und dann wird er hungrig und isst ihn auf. Subhanallah. Wie kommt das, dass Subhanallah, solche blöden Ideen haben wirklich nur die Muschrikin, der Haude oder Kote? Illa billah. Was? Ist schon erlernt? 3 Minuten. Al-Muhim. Diese Fette hatten wir schon, aber wir werden sie schon noch. Wa kullu man da'a min duni Allahi fima la yaqdiru alayhi illa Allah faqad ashrak li'anna du'a i'tirafu bil ubudiyya fa bi du'aihi lahu sayyarahu ilahan. Diese Fette haben wir oft erwähnt. Oft. Deswegen sollen wir das übersetzen? Na, übersetzen müssen, inshallah. Okay? Jeder, der jemand anderen ruft in seiner Dua, außer Allah subhanahu wa ta'ala, in den Angelegenheiten, die niemand geben kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala, faqad ashrak. So ein hat Schirk begangen. Ja? Weil Dua ist i'tirafu bil ubudiyya. Dua ist das Zugeben, Bestätigen und Akzeptieren, ja, dass der Ubudiyya, der göttlichen Eigenschaften. Ja? Wenn du jemanden rufst, in Angelegenheiten, die nur Allah dir geben kann, ja? Ich habe euch das sehr einmal erwähnt, ein Beispiel. Ja? Die Kinder werden, man erzählt den Kindern von Allah gar nichts. Ja? Die Kinder wachsen nicht auf mit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn irgendwas sucht, der sagt, ja Mama, ja Papa, ja so. Ja? Anstatt dass er sagt, ja Allah, dass er Allah ruft. Die Muschrikin, wenn ihm irgendwas zuschaut, dass er sagt, ja, und ruft seinen Hoja oder seinen Mustaz, der irgendwo, keine Ahnung, jetzt momentan. Wie heißt diese Sekte? Ich glaube, das sind die meisten Türken. Die tragen Fotos und sagen, Sheikh, nur Licht ausschalten, keine Ahnung, kommt das zu mir, in meine Seele. Nakshibendi sind es, ne? Ja. Subhanakallahumma, wir haben die Verschöpfung, la ilaha illa anti,